Ich, mein, ich sag immer New Order, Alter. Hör dir einfach New Order an und dann weißt du, was gute Musik ist. Erstes Album, Bruder. Ja, jetzt geht's los. Das geht los. Das ist Hornstrecke 23. Oh. Und da haben wir auch gleich das überschwingende Thema, nämlich Verschwörungstheorien. Und warum die. Das ist zu naheliegend. Zu naheliegend. Habt ihr gewusst, dass das Kapitol von Karl Marx der 23. Band der Marx-Engels-Gesamtausgabe ist? Fehlt das? Denkt mal drüber nach. Nee, das ist der 23. Band. Ah, das ist clever. In der Gesamtausgabe. Das hat mir ein 14-Jähriger gesagt. Ich weiß nicht, mit den... Warte. Wir stellen erstmal einen Gast vor, weil wir haben jetzt auf dem letzten Pfiff noch den Max akquiriert. Hi, Max. Hallo, Max. Hast du was zu Verschwörungstheorien? Das ist eine gute Frage. Jetzt bin ich natürlich überfordert, weil wir so lange uns vorbereitet haben darauf. Jetzt ein ganzes Sprich davor. Mir fallen bloß unheimlich viele schlechte Filme ein. Ja, das ist aber gut. Na, hier gibt es dann diesen schlechten Film mit Jim Carrey? Das ist eigentlich schon fast alle Jim Carrey-Filme sind schlecht. Außer der eine mit dem, vergiss mal nicht da. Ja, oder? Der zählt aber nicht. Stimmt. Wenn Jim Carrey lustig sein will, dann geht's schief. Ja, aber wenn Jim Carrey ernst sein will, dann ist er witzig. Das ist das Problem. Ja. Okay. Ja. Das stimmt, du hast auch viele Filme. Ja, viel zu viele. Ja, gell? Du hast so eine DVD-Terrorsammlung. Ja. Hast du mal vom Felly die Sendung gehört? Felly? Nee. Ja, eben, am Ende versteht ihr euch, wenn du auch gern Filme guckst. Ja. Ach, ist das nicht der immer die Flaschen fotografiert? Ja, genau. Mit den Jim Beam. Oder nee, nicht, oh Gott, jetzt habe ich die falsche. J&B. Ja, J&B. J&B heißt das. Folgt. Ja, gute Filme. Also, ja. Welchen Film hast du zuletzt geguckt? Oh, welchen Film habe ich zuletzt geguckt? Ja. Das wird bestimmt peinlich. Ist egal. Dazed and Confused von diesem 90er-Hippie-Komödie, irgend sowas. Keine Ahnung, ich gucke jetzt immer auf YouTube-Filme an. Echt, gibt's da Filme zum Gucken? Ja, viele, es wird immer mehr. Viele, also es wird, und so, ich würde sagen, so die IMDb-Rating fängt meistens so Höchstgrenze, so 5,1, würde ich jetzt behaupten. Was alle Filme, die schlechter als 5,1 sind auf YouTube, oder ja, was? Ja, bestimmt, ja. Fast alle deutschen Filme auf jeden Fall. Ich habe noch nicht viel gesehen, ich habe nur den Bearman oder sowas, wie das, oder hieß es so? Von dem deutschen Regisseur, der nach Amerika ist und dann mit seinem schlechten Akzent Uwe Doku-Filme Boy? Gemacht hat. So, nee. Dr. Uwe Boy. Für 30 Euro hat er sich den Doktortitel gekauft. Ich komme nicht drauf. Die Mondscheinverschwörung oder was? Sowas klingt wie Fassbender, ist es aber nicht. So ein ähnlicher, einer von ganz früher. Nee, Deutscher. Nee. Der auf diesem einen Plakat jetzt ist. Muss ich mal googeln? Nee. Mist. Halbwissen ist besser. Naja, ist ja mal Rockin' Wissen. Apropos Halbwissen, wir müssen noch wissen, wie das Lied hieß, was wir gespielt haben. Achso, soll ich kurz was dazu sagen? Ich hab vor uns recherchiert nach Musik. Ja, das habe ich zufällig auf dem coolen Blog gefunden, Cut and Paste Your Face. Der hat mich sehr. Was macht der Blog? Was macht der cool? Der hat einen coolen Namen. Das, was wir sonst. Was guckst du für Blogs? Ich gucke eigentlich nur noch Terminal Escape. Okay, Terminal Escape, meiner Meinung nach, gibt es da noch neue Erscheinungen? Macht er? Ist es noch aktuell? Der macht jeden Tag, macht okay, der Tape. Jedenfalls bei Cut and Paste ist mir das aufgefallen heute, dass es halt extrem viel geilen Scheiß gehabt dort. Und habe halt durchgeguckt und habe viel zu viel gefunden. Und das eine davon war Bouquet. Und Bouquet ist aus L.A. und das ist der eine Sänger von Graf Orlok mit seiner neuen Punkband. Ganz cool, kann man sich im Netz anhören und kostenlos downloaden, soweit ich weiß. Also wirklich. Also legal. Also auf Net, nicht so wie andere Leute. Ja, hier, das von was später noch kommt, Clue, das hat tatsächlich Geld gekostet, obwohl es nur ein scheiß Demo-Tape ist. Echt, hast du es bezahlt oder was? Da haben wir. Nee, auch da hat mir Cut and Paste geholfen. Also für ein Demo-Tape, Entschuldigung. Ja. Ich glaube, das ist doch wie diese gehypte Ami-Noise-Band da hier. Welcher? Perfect Pussy. Wissen Sie, ob die Darf man das überhaupt sagen? Ja, man darf alles sagen. Doch, stimmt, die sollen gut sein. Mit der Frau da. Genau, die wollen irgendwie für ihr Demo-Tape, was, würde ich sagen, ein Mikro-Proberaumaufnahmen-Lied ist. irgendwie für 4 Songs gefühlte $8 oder so. Ja. Was halt schon ganz schön heavy ist. Verstehe ich halt auch nicht. Ne? Nee, der Dollar ist auch nicht mehr wert, oder? Nee, aber trotzdem. Sind 3 Mark. Ja. 3 Mark West. Oh. Nee. Ja, na gut, dann spielen wir jetzt von dir noch. Geht gleich weiter, dann wird man ein bisschen hier rum. Ja, wir haben ja echt viel Lieder. Zeig mal, was habe ich jetzt als nächstes? Na, du hast jetzt, Erstes kommt jetzt No mit dem Lied Become Less. No ist irgendwie die Nachfolgeband von Tremors aus London. Wurde mir auch empfohlen, also bin sehr gut, finde ich. Ja. Dann kommt dann auch Stoic Violence, jetzt weiß ich nicht genau, wo die her sind. Das ist aber auch von ihrer von ihrer Webseite. Nein, Self-Title 12 Inch, aber ich weiß nicht, wo die her sind, aus Amerika. Und Clue dann aus Texas noch, mit Peer Evaluation. Was nicht in Amerika liegt. Klingt alles gleich, los geht's. Go. Ich freue mich. We'll be right back. Ja, heute Getränkeausgabe. Wir trinken Bier und... Nee, du trinkst nicht mal Bier. Alex, doch. Ich trink Malzbier. Und ich trink... Müllers Malz. Ich will nicht als Weintrinker dastehen. Dastehen. Warum nicht? In deinem Lesezirkel passt du das doch auch? Der wird auch Bier getrunken. Wirklich? Aber ich kann eigentlich nur ein Bier trinken. Wie kann man über Texte reden und betrunken sein? Das, also vielleicht, weil Leute, die betrunken Texte geschrieben haben, es besser verstehen. Und für 90% der Leute geht es besser. Für mich nicht. Ich bin dann total schreibst frei. Du irgendwann eine 23-bändige Autobiografie? Ich mach's wie Heidegger. Ich glaube, der hat 90 Bände. Das klingt gut. Furchtbar. Was ist das für ein 88? Ja? Was das für ein Bild ist? Ja. Das ist hier... Das ist cool. Ich weiß nicht, das ist so eine englische Band, aber ich sage trotzdem meinen Namen auf Deutsch, Reime. Ja. Das sind, glaube ich, irgendwelche Engländer, diese Industrial Dub, frag mich nicht tot, auf jeden Fall ziemlich düster und ziemlich geil. Also ich habe die mal irgendwann nachts entdeckt und war... ich glaube, das Cover spricht wirklich, dass man die auf jeden Fall sich nachts anhören sollte. Ja, man weiß nicht, ob die Frau gerade fällt. Wir sehen eine Frau in Weiß mit brünetten Haaren, Schwarz-Weiß-Fotografie. Thomas, wenn du deinen Kopf so drehst, dann siehst sozusagen du, wie das Bild aufgenommen wurde. Die macht Breakdance mit der Hand da. Ja, die steht mit ihrer Hand und ihrem Bein. Es ist eine Aussagekraft, meine Herren. Da kommt hier die deutsche Nazi-Regisseurin nicht mit. Nee, Riefenstahl. Hieß sie so? Ja, ja. Annette Riefenstahl. Annette Lena Riefenstahl. Annette halbe Stunde jetzt. Witzig. Ja, und deren Haare hängen halt, dadurch, dass die Fotografie gedreht ist, na, da hast du recht, in stimmt. der Luft. Mit den Haaren macht Kunst halt, ne? Ja, aber ist gut, schönes Foto. Ja, wie gesagt, ich habe mir das extra auf Platte geholt, schön wegen dem Cover. Weil das wirklich so das schön müssen ist. Sie sehen, liebes Publikum. Ja, könnt ihr ja mal googeln. Habt ihr Hot Rod gesehen, wo die am Ende diesen mega Motorradstand machen und dann der Radiomoderator sagt, das müssten Sie sehen? Aber es wird halt nur über Mittelwelle übertragen. auf die nächsten 20 Meter oder was? Witzig, ja, ich glaube schon so ungefähr. Die haben wahrscheinlich immer noch mehr Reichweite wie wir. Mehr Zuhörer als wir. Ah, ja. Na, dann, also, jetzt habe ich das Wie und Als wieder verhauen. Dann können wir das ja gleich spielen, wenn du das jetzt schon erklärt hast, was das ist. Voll geil. Ab hört dafür. Sich an, oder nie? Kinder. Wo hast du das gefunden oder wie guckst du nach Musik, wenn Thomas sagt? Ist immer ganz unterschiedlich. Ich glaube, manchmal kannst du wirklich dieses gelangweilte YouTube suchen. Okay. Oder mal. Also ich lese halt auf hier irgendwie, ich streife halt so durch Blogs. Meistens ist es so, dass ich irgendeinen Künstler mag und dann halt über verschiedene Blogs suche, bis ich dann mal was finde, was toll ist und dann, oder halt Zufall, und dann höre ich das halt an und dann am meisten gefällt es mir, wenn es mir beim ersten Mal hören überhaupt nicht gefällt, dann höre ich das ungefähr einen Monat durchgehend und dann denkt man irgendwann so, geil, und dann macht's Klick und dann feierst du es übelst ab. Krass. Das ist langweilig, dann kommt's nächste. Ich wollte gerade sagen. Dann. Wie heißt denn diese andere Suchgeschichte hier, die wird mir jetzt auch ständig empfohlen, wo Suchgeschichte? Man Mitgliedschaft machen muss. Suchgeschichte, wo du Mitgliedschaft machen musst? Aus Schweden. Spotify oder Spotify. Was? Nee, das ist sowas für dich schrecklich. Das machst du nicht? Das ist so eine Verwühlung. Nee, ich suche wirklich dann lieber... Da kannst du bei Last.fm sein, ey. Naja, ich weiß es nicht. Das wird immer irgendwie... ich finde das... Ich weiß nicht. Das. Also ich mag das... Also mit dem Last.fm nur in dem Sinne, dass du halt die Bands mitkriegst, die wirklich in dem Dunstkreis sind. Also viele sind ja dann, die Band ist so ähnlich, weil einfach ähnliche Leute mitspielen oder so. Aber du kriegst im Endeffekt, wenn du Last.fm lang genug laufen lässt, dann kriegst du immer Blink-182. Das ist echt so. Oder Rammstein, ist ja noch geiler. Ja, oder Rammstein. Du kriegst dann, am Ende kriegst du trotzdem immer den Massengeschmack. Also, ja, das ist aber überall so. Ich glaube, bei Spotify, also ich finde, das so gerade solche großen Sachen, das ist ja eigentlich eher das, um den die Musikvielfalt zu verlieren, weil du hörst dann einfach deine Band an, die dir gefällt, wie Blink, und dann kriegst du halt, suchst du halt nach Bands, die wie Blink klingen, und am Ende hörst du eigentlich immer noch Blink an, nur das heißt, die Bandmitglieder anders heißen. Und ich suche dann halt lieber von mir aus irgendwelche Jahreslisten, gucke ich dann manchmal gerne an. Also ich suche halt lieber in der Vergangenheit nach. Ich brauche jetzt nicht mehr den neuesten Scheiß, sondern ich suche halt echt. Ich hänge gerade eher so in der 80er Jahre immer. Und egal, was ich finde, irgendwann kommst du bei einer Band raus, die ist aus der 80er Jahre, und denkst, ja scheiße, warum gibt es heute nicht mehr so geil produzierte Alben oder so einen fetten Sound, irgendwelches Geräusch im Hintergrund, wo du denkst, heute wird das keiner mal machen, oder könnte so eine Platte nicht mehr verkaufen. Und damals in den 80er Jahren hast du halt davon gelebt. Aber das ist ja eigentlich absurd, weil du ja jetzt könntest ja viel mehr machen, weil ja jetzt alles aber viel billiger ist. Du kriegst den Sound nicht mehr so hin, glaube ich. Ach so. Ja, das habe ich mal gehört früher, aber jetzt mal generell, wenn man versucht, die alten Sounds wieder zu kriegen, das klappt halt nicht, weil es die Technik nicht mehr gibt. Ach so. Also ja. Selbst die versuchen, so wie das alte Zeug zu klingen, schaffen es nicht. So. Ah, das merkt man okay. Ja jetzt, wenn man eine eigene Punkband hat, dann sagt man trotzdem, oh geil, diese alte Minor-Fred-Aufnahme und du kannst dir sonst was anschleppen. Ja. Und dann liest du halt so, ja, haben wir aufgenommen mit so einem Vierspur-Bandgerät, wo du dann denkst, das geht gar nicht. Das verzweifelst du und denkst dir, so eingespielt in einer Stunde, wo du denkst, was soll das? Du hängst wochenlang dran, drehst das Mikro noch ein bisschen mehr nach links, nach rechts und am Ende merkst du, es klingt trotzdem irgendwie künstlich halt, nie authentisch. Was brummt denn hier? Ein Telefon von Thomas. Oh nein. Sinnlos, ey. Na gut. Mach mal nächsten Song. Wir machen das jetzt hier. Also wir sagen es nochmal, was es ist. Raime, also Raime. Your cast will tire. Stirb. Ja, wahrscheinlich. Thank you. Ja, ja, es ist super mit dem imitierten Ledermeter. Das ist auch großartig. Oh, ja, hallo. Ja, wir waren beim, warum der Max so viel Ahnung von Aufnahme hat. Das liegt nämlich daran, dass seine Familie musikalische Wurzeln hat. Was ist Wurzeln? Meine Eltern sind tief verwurzelt in der erzgebirgischen Musik, Volkskunst, eigentlich alles, was mit Erzgebirge. Meine Eltern sind die Definition von Erzgebirge, würde ich behaupten. Wow, wow, wow. Das ist tief gestapelt, aber ich würde es auch unterschreiben. Also so nach den Geschichten, die ich kenne. Vielleicht direkt nach meiner Mutter, ja. Stimmt, ja, die ist auch echt Erzgebirge. Nee, vor meiner Mutter, so. Ja, ist deine Mutter auch so Erzgebirge? Die steht schon ganz schön drauf, ja. Ja, meine Eltern, ja, die sind sogar im Erzgebirgszweigverein als zweitjüngstes Mitglied mit 45. Aber es ist halt so, ich meine, das ist sowas, was... Ist okay. Ja. Ja, der macht Musik. Ja, auf jeden Fall. Und auch hier so, um mal wieder zum DIY zurückzukommen, ist voll true und nimmt alles zu Hause in seiner Erzgebirgsstube auf, die er sich selber renoviert hat, so richtig mit Blut, ne? Ja, blutgestrichene Decke. Ja, blutgestrichen. Der hat gesagt, das haben die früher so gemacht. Und da ist der zum Fleischer gerannt, hat sich dort frisches Rinderblut geholt, hat es selber gerührt und hat dann die Bretter eingestrichen. Das ist schon... Ne? Also, wieso macht man das? Das soll hier... Tradition. Ach so. Das soll halt perfekt, also besser uns... So irgendwie ist ja keine Chemie und okay. Hält halt dafür das Ungeziefer fern. Was wahrscheinlich in unserer Wohnung nie passieren wird, dass da Ungeziefer reinkommt, aber man hat es halt so gemacht. Das war halt so. Liegt bei euch gerade Schnee, auch in diesem schlechten Winter? Bei uns nicht in Neudorf, nee. Also echt in Olpernhau irgendwie sind nur 450 Meter und da soll kein Schnee liegen, aber so. Der Rest ist hier irgendwie ringsrum um Olpernhau, haben meine Eltern, die waren ja am Wochenende da, ist Schnee da. Haben gesagt, ein Glück. Überall. Ein 13-Hain draußen liegt, wie hat er gesagt. So, und der macht Musik. Und zwar, ja, Volksmusik hat es ja gemeint, genau. Und dann ist er auch schon mal Spottobjekt von Kalkofe geworden. Und stolz drauf, noch zu sagen. Er hat allen gezeigt, dass sein Geburtstag. So geil. Ja, es ist demütig, oder? Also, wenn man so verarscht wurde und das immer noch gut findet. Ich würde es auch abfeiern, mir war es egal. Also ich meine, mein Vater ist ja Fan von dem gewesen immer, weil ich meine, der hat ja Klassiker rausgebracht und ja, dann fühlt man sich geehrt. Dann fühlt man sich schon geehrt. Ich meine, ich glaube, wenn du jetzt von irgendjemand anders verarscht wirst, so Mario Barth oder so, dann würde ich mir schon Gedanken machen, so ob das ist. Also dann Oliver Pocher oder sowas. Gibt's den noch? Aber ich finde auch den Kalkofer auch nicht so cool, aber ich habe ewig nichts mehr gesehen von dem. Nee, ich glaube, der mittlerweile auch nicht mehr. Aber ich meine, so als Kind hat man drüber gelacht, dann später hat man wahrscheinlich über andere Sachen gelacht als Kind, wie es halt bei vielen Sachen so ist. Ja. Und, also ich meine, das mit meinem Vater ist halt wirklich sehr witzig. Also ich kann jetzt noch drüber lachen. Ja. Kann man so stehen lassen als Statement. Ah, du hast doch eigene Bands. Ich habe noch nie eine Band von dir gesehen. Nee, ich glaube, wir spielen ja so selten, dass. Also, ich gehöre immer zu den Bands, die nie proben und dafür deswegen extra nie live spielen. Aber die Lederjacken hier auf dem Räubertager, wie er da hieß? Hießen wir da Lederkombi? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wir haben so viel. Wir haben ja immer andere Namen. Aber Lederkombi habe ich mal gesehen. Das war witzig. Ja, echt. Aber ich weiß nicht, wo. Chemnitz vielleicht? Ja. Oben auf dem Dachboden dort hier? Nee, da war das mit June Pike? Nee. Mit June Pike? Ich habe jedenfalls euch mal beim Räubertag gesehen. Bei der Räubertag, ja, den wollte ich gerade. Nee, wir hatten anders. Wir hatten immer andere Namen. Love Machine vielleicht irgendwie. sowas Cooles hatten wir. Love Machine ist echt gut, ne? Nee, also ich fand eigentlich, ja, Bonzenblockade waren ziemlich geil. Klötenkankang. Es gibt schon viele geile Namen. Aber es sind immer dieselben Leute, oder ist das Ja, es sind immer dieselben Leute. Wir haben das halt uns überlegt, so... Immer anders zu heißen. Immer anders zu heißen, weil man da den Ansporn hat, immer die Entschuldigung zu sagen, ach sorry, erstes Konzert. Wir hatten nicht viel Zeit zum Proben. Und ja, ne. Was spielst du alles? Ja, wir tauschen nur die Instrumente, aber ich spiele hauptsächlich sehr dilettant Bass und noch dilettantischer Synthesizer. Und sing dazu noch. Also sing, Anführungszeichen. Ja, ich weiß auch immer nicht, was ich sagen soll, immer wenn Leute fragen, was ich in dieser Band mache. Ja, das mit dem Mikro. Ja, Tonunterricht, ne? Oder ja, so. Dann immer, ja, sing mal was vor. Ey, oh, das ist so eine. Gibt's was mit Vorsingen? Ich, also nee. ich fand's, ich, ich meine, bei der Band ist halt das Gute, dass man halt den Ansporn hat, keinen Ansporn zu haben. Obwohl die, ich muss immer sagen, mit denen ich zusammen in der Band bin, die sind halt wirklich gute Musiker, im Gegensatz zu mir. Die beherrschen halt ihre Instrumente und dadurch klingt es halt gut. Ich meine, wenn ich für Songschreiben mit zuständig wäre, dann wäre das wahrscheinlich nicht so der Fall. Aber habt ihr Aufnahmen? Ja, wir haben heutige Aufnahmen. Okay. Sonst könnten wir die auch noch. Gibt's euch noch? Naja. Ja, doch, ja, also schon, aber halt die anderen, der Georg und so, die sind ja bei Lache Corona gewesen, die ja. Gibt's ja jetzt ja auch nicht mehr. Ja. Die haben ja sonst seriöse Musik gemacht. Und dann spielt ihr nochmal wieder? Habt ihr mal wieder gespielt? Ne, wir haben letztes Jahr auf einem Fluff gespielt, auf der Open Stage, das hat... Oh, beste Bühne, ey. Das ja. War großartig, weil wir... Ich glaube, ich fahre die nächsten. Vor uns haben Hardcore-Bands gespielt und nach uns haben Hardcore-Bands gespielt. Und dieser Typ, der diese Bühne macht, der stand immer hinten und hat übelst abgefeiert, was er immer da gespielt hat. Und dann haben wir halt gespielt und das war sehr gut für uns. Also wir haben sehr gut gespielt an dem Tag. Und der hat halt immer nur auf die Uhr gezeigt und hat gesagt, wir sollen endlich abbauen. Wie bei Steffen. Ja. Das war schon. Aber es war eigentlich nie wirklich ein Fluff-Konzert, weil eigentlich stand nur Dresden von in der ersten Reise. Halt wirklich wie bei Chevin. Ja, also ein typisches Fluff-Konzert genau so. Für mich. Ja. Du wolltest dies ja auch wieder machen, wenn es klappt. Das macht Spaß. Ja, apropos Chevin, wollen wir da jetzt drauf rumschwenken? Nee. Nicht? Also, weiß ich jetzt schon? Keine Ahnung. Musik hören und dann reden wir über Chevin. Sollen wir Musik hören und dann über Chevin reden? Ja, okay. Was kommt jetzt dran? Das können wir uns überlegen, ob jetzt ein Blog von dir kommt oder von Max oder von mir. Machen wir von dir, was eingängig ist. Von mir? Ja. Was eingängig ist. Okay, warte, ich habe hier... Was du halt hast, weiß ich nicht. Ja, ich habe noch zwei Sachen. Einmal die Band Sex Crime. Oh, nee. Klingt gut. Das ist eigentlich ganz nett. Ich wollte mir auch eigentlich raussuchen... Ja, wie immer, gell. Man wollte sich vorbereiten, ich wollte sagen, was das Tolles ist. Aber es sind eigentlich beides aktuelle Platten. Wir können eigentlich das dritte Lied von deiner ersten Band das nennen. Da wissen wir gleich, was du an dem Mikrofon immer so gemacht hast. Ach so, ne? Oh dann, ja. Der Max wollte das unbedingt spielen. Ich bin so ja, auf jeden Fall. Also ihr müsst es benennen, weil ich benenne das. Alex mit seiner ersten peinlichen Band. Okay. Nicht mein MP3, sondern der Wave. Wave ist viel besser als der MP3. Die ist lossless. 300 Megabyte. Nee, Fleck ist dann Fleck. Der Fleck ist halt das neue. Fleck ist da dieses neue Hipster-Format. Ja. Ich bin immer noch für 128. Okay, also dann kommt jetzt als erstes die sagenumwobene Band No Values mit dem Lied Retarded. Mhm. Dann, wie gesagt, Sex Crime. Sex. Mit dem Lied Night Vision. Und danach gibt es noch Neocons von ihrer letztjährigen, muss man jetzt sagen, EP mit No Allegiances. Das ist übrigens auch die Sendung, um nach Marcel, nochmal richtig zu zeigen, wie gut der erzgebirgische Dialekt ins Radio passt. Ostdeutsche im Allgemeinen. Der Ostdeutsche im Allgemeinen, okay, gut. Retarded, bartered, breath like breath, that's the side effect of on my head. I'm tired, can't break down. It was bad, no penalties for the fucking salad. I'm tired. Good job! super. Das war eingängig genug, ja. Das war sehr schön. Okay. Ja, fand ich auch, sonst hätte ich es ja nicht. Soll ich kurz was zu Chefin sagen? Da haben wir zu Chefin? Ja, sag was zu Chefin. Das ist aber ein harter Übergang. Ach so. Ach so, dann nochmal. Na gut, jetzt fehlt mir aber auch. Okay, jetzt ist es eh verkackt. Gut. was ist denn los? Ich mache einen Chefin und Werbeblock, okay? Ja, erstmal müssen wir dazu sagen, dass wir diesen Podcast sinnlos früh aufnehmen müssen, weil du noch proben musst. Weil ja, du sonst immer arbeitest, weil wir eine neue Basserin haben und das fertig wir noch ordentlich zusammenspielen. Der Asaf ist jetzt in Berlin. Ja, das wissen wir. Ne? Und da kann halt nicht mit auf Tour fahren. Wir sind ja nächste Woche dann weg, ab Samstag. Und müssen nochmal proben. Und es hat sich heute so ergeben, dass der Hase zu hat und ich nicht arbeiten muss. Deshalb dachten wir uns, wir proben heute noch. Wie lange fahrt ihr? Wir fahren 15. Samstag. Ja. Fangen wir in Leipzig an. Danke an Marcel und Basti, die kümmern sich um die Show, glaube ich. War echt sehr spontan, war echt gut, super. Echt geil. Es gibt auch einen großartigen Punkflyer, wo eine Kettensäge Angela Merkels Kopf spaltet. Oh, das muss man abposten. Das, bitte, genau. Ja. Und dann fahren wir, ich mach's mal kurz, dann fahren wir nach Köln. Da spielen wir tatsächlich Resurrectionists, die werden sich ärgern. Und einem Typen am Piano, zwischendrin, mit so klassischer Klaviermusik. Wirklich? Geile Idee. Ja, im Club Scheiße, wie das heißt, Etablissement oder was weiß ich, Club Privat. Etablissement Scheiße wäre auf jeden Fall ein geiler Name. Beides. In Köln oder aber jetzt heißt es Club Privat, da kommt sogar Kurt. Wo ist das? In Köln. Köln. Ja. Das ist geil, war ich noch nie. Doch, irgendwann. Aber, und dann fahren wir nach Kortrijk, schon wieder. Da gibt es Double- und Triple-Biere. Was sind das? The Pits heißt der Leute, ne? Ja. Achso, das sind noch Biere mit extrem viel Alkoholprozenten, aber das schmeckt überhaupt nicht gut. Okay. Aber du bist betrunken schnell. Furchtbar schnell betrunken. Und, aber ohne, dass es gut schmeckt. Aber ich dachte, die Franzosen wären eher so... Ne, das ist Belgien. Ach, Belgien. Oh Gott, Entschuldigung. Kortrijk oder... Kortrijk ist Belgien. Und dann fahren wir nach Paris. In irgendeinem Squad, wo man laut... ich glaube, laut Asaf im Stehen scheißen muss. La Miro. Ja, Mort-Morserie oder ja, sowas. Da war ich auch schon mal. Soll cool da, sein. Da musste ich mit den Poison Planet Leuten die Backline per U-Bahn hinbringen, weil unser Bus auf der Insel, wo dieses Notre Dame ist, zusammengebrochen ist. Ach krass. Und die Schaltung abgebrochen ist. Dann standen wir in scheiß Paris und die Bullen haben uns angepisst. Ey. Echt? Hab ich gefickt, naja, das war mitten in diesem Touri vor so einem Krankenhaus und alles. War echt krass. Und dann haben die halt ihre Verstärker und Gitarren unter den Arm geklemmt und sind mit der Metro dorthin hingefahren. Oh ja, die Kerstin kommt rein. Ah. Hallo Kerstin. Willst du hier was von dem Zeug? Ja, da spielt ja auch in... So, und dann haben wir einen Day Off in Paris. Da werden wir hoffentlich nicht ausgeraubt und nicht vergewaltigt. Und dann... Was, in Paris wird man ausgeraubt? Natürlich. Und dann... da kommt gar nicht mehr so viel. Da kommt Tübingen, glaube ich. Freiburg, Tübingen, Frankfurt am Main. Frankfurt am Main ist aber auch eine Fahrt, ey. Ja, aber ich wollte unbedingt, es sollte ja eine Frankreich-Tour sein. Und lange Zeit war es so, dass wir nicht eine Show in Frankreich hatten, was das Ganze recht witzig gemacht hätte. Weil Lille ging nicht und Lyon ging auch nicht leider. Und Paris ist auch sehr spät dazugekommen. Okay. Das wird schon geil, glaube ich. Ja, genau. Und vielleicht noch für Fans von Chevin. Es ist. Nee, eigentlich nicht. Nee, ich sag nichts mehr dazu. Ansonsten kann ich noch kurz Werbung machen für was anderes? Was gibt's noch? Habt ihr eine Platte? Nee, ich mach Konzert. Wirklich? Platte kommt bei. Wir haben ein neues Tape, by the way. Das ist ziemlich witzig. Von Chevin. Wir hätten mal hier was von Chevin spielen sollen. Shit. Naja, gut. Ihr stellt euch jetzt No Values mit schneller. Schneller. Ja, aber Chevin hat ein neues Demo-Tape. Am 24.03. spielt Chandel Out of Choken in der Meshi oben. Ja. Das ist cool. Mit Naves neuer Band. Die machen so Screamo, glaube ich. Und am 23.04. dann spielen Cowards aus Paris und die machen so metallischen Hardcore. Das ist auch ziemlich cool. Dankeschön. Metallischen Hardcore? New School Hardcore? Nee. Es ist also... Metalcore. Es wäre jetzt falsch zu sagen Death Ride, aber... Sowas wie Death Ride. Langsamer wie Death Ride. Okay. Also New School Hardcore. Nee, das gibt's ja gar nicht mehr. Gibt's noch New School Hardcore? Nee. Das wäre mal eine Idee, ne? Wir können auch New School Hardcore ist eigentlich geil. Also ich hab's gerne früher gehört. So dieses... Chugger. Nee, also eher so... Halt so diese Bremer Schule mit so. Ach sowas, ja. Enfold. Das ja, das müsste man auch wieder machen, ne? Aber da war auch, nur ein Bruchteil gut von dem Zeug. Ja, wie bei jeder Bewegung, oder? Ja, die Speerspitze schneidet ins Fleisch. Naja, sorry, das war der Werbeblock. Dankeschön. Ja. Na, Gistler war da jetzt mit der Musik. Ich muss das dann ja auch aufschreiben. Ich habe mir das alles nicht gemerkt. Was meinst du? Mit, Mit deiner Musik oder ja? Nee, so, man blockt, es geht schnell. Nur, na klar, jetzt nochmal so ein schneller Block. Was guck mal hier, das, hier da geht's mit Divisions back to back und ist natürlich ganz schön viel. Am Stück vielleicht. Nee, warte, da mache ich hier. Ich habe noch dieses eine Lied, wo ich gar nicht so richtig weiß, warum ich das hier dabei habe, aber das ist, passt, glaube ich, dazu. Ich glaube, das ist auch so. Wenn das wieder back to back ist, dann passt das, weil kaum Magian ist schon wieder irgendwie okay, was anderes. Okay, also Thomas spielt Divisions mit dem Lied Blindfold, dann back to back mit Rotten Scene. Soll ich was zu Divisions sagen? Ganz kurz, ich habe mal aufgeschrieben. Ja. Natürlich. Nicht viel. Das ist von dem Diskografie-Tape. Das ist 2011 rausgekommen, soweit ich weiß, und die haben sich dann noch aufgelöst. Und die sind jetzt bei so Szene-Hype-Bands wie Church Whip, Slave Scene und Horrid Cross. Und waren auch welche bei Cult Ritual. Dank an Kurt, das habe ich durch den mitgekriegt. Viel Spaß. Ah! weiß halt nicht. Ne? Das ist so das Problem. Okay. Ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, und ich höre, ach ja, und ich kriege auch viel neue Musik mit, fällt mir jetzt bis gerade an dem, also indem ich nachts Deutschlandfunk höre. Echt, ach, auf Deutschlandfunk? Ey, also auf Deutschland Radiokultur ist noch geiler, also da kommt ab und eins so geile Musik, dass du dir echt immer denkst, so. Sagen die es auch durch, was das ist? Das ja, du kannst die Playlists dann immer irgendwie, am Ende des Tages kannst du die Playlist da halt angucken und das sind echt, also da gibt es manche Nächte, da kommt nur so Session Soul und irgendwelchen krassen Scheiß und dann einen Tag drauf kommt nur Elektronika-Zeug und ich denke immer so, eigentlich geht das gar nicht so, das, sowas sagt man immer. Wünscht man sich immer so, was könnte man tagsüber kommen? So ein geiler Scheiß. Aber nee, tagsüber kommt halt dann selbst auf Deutschland Radio Kultur irgendwas hier, kommt dann trotzdem der neueste David Guetta Remix oder so. Also nicht ganz so David Guetta. Da läuft wirklich gute Musik, stimmt schon. Wenn man da richtig mal zuhört, das ist geil. Ich hatte oder irgendwelche nachts live Jazz oder so. Ich hatte mal, wo ich im Hasen abgewaschen habe, abends, da kam so ein, das habe ich aber nicht verstanden. Ich dachte, das wäre eine Dokumentation, ne? Hörspiel sozusagen. Das war eigentlich ein Hörspiel. Nee, das war die Deutschlandhymne. Nach der Europa-Hymne. Ah, nee, vor der Europa-Hymne. Ja, nee. Da ging's um so einen Typen, der in Finnland mit Motoren, mit Traktormotoren Musik gemacht hat. Ach, das und dann hatten die auch so geile Beispiele so davon so gemacht. Und das klang jetzt fertig. Ich so, boah, geil, das muss ich unbedingt haben. Und hab dann zu Hause gesucht nach dem Zeug und hab dann mitgekriegt, ach, das ist ein Hörspiel. Ja, genau. So, voll geil. So. Aber das sollte irgendwann mal auf Platte rauskommen. Und ich wollte... Ja. Und da hatten die dann auch so, ja, und dann, der hat dann so einen Polen inspiriert und der macht mit so Unterwasserpumpen. Und dann hat gleich so ein Beispiel. Und das war so geil. Und ich stand so da und hab so immer langsamer abgewaschen und nur noch zugehört und war so voll, so voll in der Welt. Ja, was mir auch immer geil, ich finde, man kann es wirklich eigentlich immer empfehlen. Ich glaube, Samstag ist es dann immer. Von 23 bis 2 Uhr morgens kommt ja immer dieser Themen. Abend auf Deutschlandfunk immer zu einem bestimmten Thema und da habe ich auch schon, wollte ich eigentlich nur 5 Minuten heimfahren und dann habe ich halt 3 Stunden im Auto gesessen und habe Radio gehört und da habe ich halt auch ziemlich viele coole neue Sachen kennengelernt, halt so über Conny Planck, das ist halt so ein deutscher Produzent gewesen, der hat halt die erste Divo-Platte zum Beispiel produziert. Ach was. Mit Brian Eno zusammen und wo man halt so erstmal denkt so, hä? Und dann halt zur gleichen Zeit aber Kraftwerk die ersten Platten produziert. Ja. Der hat diesen krassen, der hat diesen Düsseldorf-Sound, sag ich jetzt mal, in Krautrock-mäßig gegründet. Und das hörst du halt dann nachts auf Deutschlandfunk und dann gehst du halt, oh, du bist fest. Und dann, gerade so, wenn du so ein bisschen nerdig für neue Musik bist, ja. Und dann hängst du dann da und tust dann eine Woche lang alles runterladen und dann hören und denken, oh geil, und oh, hier und wie der das gemacht hat. Und dann faszinierst du dich eigentlich mehr darüber, wie das gemacht ist. Und dann irgendwann als was, ist, als was es ist dann am Ende. Weil du bist dann so angesteckt, sag ich jetzt mal, von dem ganzen Mist. Das fetzt auf jeden Fall. Gerade so durch diese Zeiten und wenn man dann diese ganzen Anekdoten dazu hört, das ist dann halt schon echt immer, man wünscht sich in die tolle, bessere Zeit. Ja, ich glaube jeder, das habe ich, wir hatten das, irgendein Interview habe ich das gelesen, war, jede Generation wünscht sich 10 Jahre vorher geboren zu sein. Ja, weil die Leute immer denken, sie können es nicht, weil sie es gar nicht versuchen, ne? Das ist natürlich auch blöd. Ja, das stimmt. Ja, und dann 10 Jahre später denken die halt wieder, oh ja, voll geil, hätten wir doch das gemacht. Du denkst ja, es war nicht so besonders, was wir gemacht haben. Die eigentlich suchen dann diese antiken iPads und versuchen damit dann wieder. Ja, das ist aber echt, das ist ein scheiß negatives Selbstbewusstsein, was die Leute haben. Ne? Aber in 8 Jahre wollten sie alle 7 Jahre. Aber ja, nicht unbedingt, aber vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das immer schon so war, wie es jetzt ist, dass man denkt, man ist selber scheiße und ich glaube eher, das kommt durch dieses böse Internet, weil man jetzt auf einmal den ganzen Rückgriff hat. Ich meine, in der 80er-Jahre, wenn du deinen Plattenladen in der Ecke keine geile Platte von früher gefunden hast, dann hast du die halt nie gefunden. Es war einfach nerdiger, oder? Du musstest dann halt so Plattensammler sein. Und jetzt, heutzutage ist es halt wirklich so, wo wir es vor uns hatten, Spotify, du klickst halt drauf und dann sagst du, ach hier die nächsten, die letzten 40 Jahre, zack, hier. Allein die Menge lässt das Level an Ohnmacht übersteigen und deshalb ist dein Selbstbewusstsein vielleicht noch ein Stück niedriger. Also entweder sagst du drauf geschissen, ich mach's einfach oder hörst du halt alles an und bist dann total. Ja, deswegen habe ich ja diesen minimaler, also dass ich habe halt nur noch diesen einen Blog, der stellt nur Kassetten online, das ist schon mal eine Grenze, so, und dann lade ich nur Sachen runter, die aktuell sind, weil ich die Hoffnung habe, dass ich die Band irgendwann mal live sehe, wenn ich sie nicht live sehen kann, ist es für mich sinnlos, und alles, wo Japan dabei steht, das lade ich auch nicht runter. Da geht aber schon viel durch die Flöten. Ich weiß, aber ich komme immer, wenn ich irgendwas mit Japan war, immer, ich dachte, oh nee, das ist mir zu abgespaced. Ja, zu schnell oder zu. Die machen immer alles so extrem, ich weiß nicht warum. Was ist Keine Ahnung. Und sag mal gute japanische Sachen, Total Fury. Envy. Also jetzt um ganz die alten Sachen. Wo wir wieder mal sind. Page of Punk, den haben wir in London gespielt. Voll witzig. Naja. Na, jedenfalls habe ich schon so viele sinnlose Regeln. Also, das gebe ich ja zu. Ja. Die haben jetzt nichts mit dem Inhalt zu tun. Aber das limitiert das einfach darauf, dass ich halt nur so und so, weil ich kann mir auch nicht so viel anhören. Weißt du? Also, es ist halt, und wie du sagst, dass du dich dann so ewig, dass du einen Monat lang darauf hinhörst, die Zeit habe ich überhaupt nicht. Ja, oder nehme ich mir nicht, sondern ich. Ja, das ist halt bei mir die Sache. Ich kann halt auf Arbeit 8,5 Stunden am Tag Musik hören, wenn es gut läuft. Und dadurch kann ich mir halt. Da sagen halt auch viele, wie kannst du das alles anhören? Ich sag mir halt einfach, ich habe halt 8,5 Stunden Zeit, da kann ich mir halt ein Album 10-mal nacheinander anhören. Und dann irgendwann findest du halt dieses Stück, wo du sagst, eigentlich ist das übelst krass durchdacht und geil, das geht ja übelst ab. Und dann hängst du immer da und denkst dir, also, und wenn dich noch jemand fragt, was geil ist, dann hängst du da so und sagst, naja, das ist schon geil, aber du musst dir es länger anhören, um es zu verstehen. Und dann sagen die meisten, ich habe gar nicht so viel Zeit dazu. Und dann irgendwann triffst du die ein Jahr später wieder und die sagen, ey, das ist übelst geil. Und du sagst so, ja, habe ich auch schon mal gehört, war schon geil damals. So. Weil das halt schon überhört hast dann nach diesem Jahr. Das ist immer das Gleiche, mir sagen auch mal, das und das ist geil. Und dann höre ich, denke ich, das ist ein Scheiß. Und dann ein halbes Jahr später, das ist so gut. Dann, immer zu spät, immer hinterher. Jedes Mal. Das ist geil. Bei jeder Band. Aber ich glaub, für mich ist es cool, dann, wenn ich es mag, aber ich denke, oh, Mist, die hatten doch recht. Und noch ärgerlicher ist es, wenn du es geil findest, und dann die Band nicht mehr hat die Band eine kommt. Woche vorher gespielt und du findest es erst raus. Zum Beispiel bei Future Islands ist ja ziemlich geil, diese alten Sachen. Und ich dachte mir, voll geil. Da kam, glaube ich, gerade diese EP fürs zweite Album raus. Und denkst dir, oh, geil, wann kommt die mal nach Dresden? Guckst rein, ja, eine Woche vorher im AZ Tönni gespielt. Scheiße, boah, das ist ja uralt. Und ja, und dann 2008 oder so. Und dann haben die auf jeden Fall geschrieben, ein Jahr später Beatpool gespielt. Und dann haben die gesagt, oh ja, es ist cool, dass die Leute, welche hier die letzte Jahr, wo wir im AZ Conny da waren, und die Show war übelst geil, und wir haben uns übelst gefreut, und du denkst so, zu Kack. Spät. Haben die nicht auch für 5 Euro gespielt im Beatpool? Ja, das war okay. Der Typ war halt ein bisschen, ich glaube, der nimmt da irgendwas, wo man sich Spritzen in den Arm steckt. Und also der Mensch, den ich bis jetzt gesehen habe, der wirklich als Sänger performt im Sinne von. Also immer wenn ich den singen habe sehen, habe ich gedacht, Romeo und Julia spielt gerade auf der Bühne, weil der so auf Knien geht, so seinen Schweiß so wegschüttet und die Hände so zur Faust ballt, wenn er seinen Text singt. Und im Hintergrund die restlichen Bandmitglieder total gelangweilt, so als würden sie Playback spielen. Das war schon ein bisschen... Also viele von meinen Freunden haben danach gesagt, die können sich es nicht mehr anhören, weil immer wenn die Augen zumachen, den halt da sehen, wie der so schwitzt und seine Hand durch die Luft wirft. Hätte ich ja gerade Bock. Ja, klingt gut. Ich mag das. Ja, live ist eh das Beste, oder? Also beim all den Platten an. Jein, kommt drauf an. Es gibt so Sachen, wo ich alleine damit. Ja, kommt ja drauf an. Ich meine, Punkbands ist zum Beispiel das, wo ich sage, will ich gar keine Platte haben bei manchen, weil das, wie der Thomas gesagt hat, so, manche Bands klingen immer gleich, so auf Platte, also die Grundstruktur, aber wenn du live siehst, denkst du bei den meisten, oh geil, das ist jetzt geil, das ist geil. Und bei anderen Sachen, wo ich mir gerade so denke, wenn es so ein bisschen verrückter wird von Struktur, kriegen die es live meistens nicht so geil hin. Oder es ist halt irgendein Laptop-Act, wo du denkst, dann kann ich es mir auf Platte anhören. Na ja, gut, das stimmt. Naja, neulich, jetzt fällt mir gerade ein, wo ich vorhin in Leipzig, ich weiß gar nicht, wann es war, vor einem Monat, da hat der Bastian und Marcel ein Konzert gemacht in Similde in Leipzig und hat gespielt hier Mindtrap, Wolfies neue Band, und noch so zwei eu angehauchte Hardcore-Bands, die eigentlich das Cracks klingt mega eu, aus ich weiß nicht, Essen oder Köln, irgendwas. Und noch eine andere Band, ganz kurz, wie sind die? Scheiße. Warte mal, komm ich nicht drauf. Auch so, ey, Hardcore-mäßig. Jedenfalls stehst du halt da und guckst du Mindtrap an, so, gibt diese Bandcamp-Aufnahmen. Die sind halt so, muss das sein? Okay. Vor allem eine Band mit dem Namen, habe ich schon 1000 Mal gehört, Mindtrap. Es gibt ja 10.000 Mindtrap-Bands, wo du immer denkst, das sind doch die aus Österreich. Nee, sind sie nicht. Und dann, egal, stehst du halt da und ist halt dieser, das ist ja alle uralt. Wolfi ist ja, der zieht ja das Alter sowas von runter. Auf wahrscheinlich 30, der Rest ist ja über 40. Aber es war hammergeil. Da sind alle auf die Fresse geflogen und es wurde gestagedived. Das war wie bei Vaccine zum Beispiel. Großartig. Also hätte ich nie gedacht, dass ich mir die Sachen nur online angehört hätte. Ich fand es online mehr so Durchschnitt, wo man sich gedacht hat, ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Ja, ich hab nämlich auch so. Jetzt Mindtrap jetzt oder was? Ja, ja, genau. Das war so. Aber live gut. Der Typ steht da so angespannt und in den Knie so. Und Nee, ich hatte ja schon mal dieses mit, cool. dem, mit den Crusades, die waren ja auch, da habe ich auch die Platte übelst angefeiert. Stimmt, und da ist umgedreht, ne? Genau, und da war es dann live auch so. Die haben auch eher so getragene Musik und dann haben die live so schnell gespielt, dass es halt unterging und total sinnlos war. Und da habe ich auch so gedacht, oh, ja, das ist nicht immer. Ja gut, ihr habt recht. Aber ich mag eigentlich trotzdem eher Konzerte gehen als ja, das Platten. Sowieso schon, aber das hat auch was mit den Leuten da zu tun. Das ich muss meine, ja geil sein. Es ist schon sein. Geil, wenn du dann mit Leuten so... Sie Milde war halt richtig echt ein fettes Konzert. Ich bin da kurzfristig hingefahren, spontan. Und war mega gut. Das hast du ja auch nicht so oft, dass es dann auch knallt. Ne? Das manchmal ist es einfach scheiße. Ja, manchmal ist es dann rumstehen. Ja. Aber das war wirklich gut. Ja, das stimmt schon. Ich würde sagen, wir spielen mal irgendwas. Oh ja, so. Ey, soll ich meinen Blog noch machen, weil dann muss ich auch los, habe ich gemerkt. Achso, na gut, dann kannst du ja schon los und wir machen das dann alleine. Soll ich mal kurz was dazu sagen vielleicht noch? Was hast du jetzt noch? Curmudgeon, Permanent Ruin und Fugitive und Pillage. Fugitive. Fugitive. Ja, Fugitive, scheißegal. Der Flüchtling, Fugitive. Ach, du hast recht, stimmt. Refugees. Nicht der da gefickt wird, sondern Fugitive. Ich sag ganz kurz was. Curmudgeon, da steht auf deren Website Boston Power Violence, finde ich nicht. Also es geht gerade der Song von dem Album. New York Boston Violence. Amy Kdala heißt das, die LP. Die Songs sind alle ziemlich lang, so 2 Minuten. Und Balladen. Ja, tatsächlich. Power Violence, Balladen vielleicht. Okay. Oh shit. Das Ding als Handy. Und da singt eine Frau. Und in dem Song fand ich es besonders gut. Ich hatte 2 Songs daraus, bei dem ersten Song ging es darum, dass Männer Frauen nicht besitzen dürfen. Das fand ich sehr gut lyrisch ausgedrückt. Das finde ich auch richtig, klingt hier bei mir. Und der andere Song, der jetzt kommt, leck mich am Arsch, das klingt. Severed, da geht es darum, dass Familien scheiße sind. Das fand ich gut. 2. Song, Permanent Ruin, ist auch eine Frau, ziemlich schnell von der San Jose EP, die ist von diesem Jahr, glaube ich. Heißt Snowed In, der Song. Was habe ich gesagt? 12? Ich glaube, es ist 2014. Doch, dieses Jahr kommt es raus. Und dann noch, kannst du nochmal zurück? Achso, Entschuldigung. Und das andere, was jetzt noch kommt, ist Fugitive. Und Fugitive ist, glaube ich, ach ja, das sind Leute von Leute von Hoax und Scrum. Und dann habe ich noch ein was, dann bin ich fertig, dann ich schnauze. Pillage, oder was? Pillage, das ist das Demo von 2013. Pillage? Das weiß ich jetzt nicht. Pillage. Und Village, Pillage, macht schon Sinn. Pillage. Also, und da singt der Ebro Virumbales und der hat ja früher mal bei Charles Bronson und 1000 anderen Bands, Ruination zum Beispiel, Schlagzeug gespielt. Und wenn ich an Thomas denke, denke ich auch an Charles Bronson. Ja, dieser Ebro, der hat ziemlich taffe Stimme. Aber das ist gut. Pillage macht Spaß. Der hat ja viele Bands gehabt und die waren alle nicht ganz so besonders, fand ich. Aber das ist geil. Okay. Gut, das von meiner Seite. Also, da müssen wir uns jetzt auch von dir verabschieden, wenn du früher gehst. Leider. Hört man das Klatschen? Nee, das Mikro ist ja vor der Fresse. Tschüss, Thomas. Schön, dich gesehen zu haben. Oh ja. Bis zum nächsten. Wir spielen jetzt deine Lieder in Gedenken an dein Dahinschreiten. Rest in peace. Ab dafür. We'll be right back. Es ging jetzt in der Pause um Sergio Leone und wie gut das ist und wie dreckig der Western wurde. Und dank ihm. Thomas sitzt immer noch hier, obwohl er eigentlich schon 50.000 Mal angerufen wurde. Aber jetzt ging es nicht mehr. Ja, jetzt nervt er uns nicht mehr. Jetzt können wir uns deinen okay. Deine Musik. Ja, ciao. Okay, Max. Ja, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ey, jetzt sind wir zu zweit und jetzt können wir auch ewig machen. Das ist das Gute. Boah, ewig. Kannst du die Tür noch ändern? Ja, es zieht. Tja. Okay. Nee, das ist das Gute. Wir können jetzt halt so lang machen, wie wir Bock haben. Oder musst du irgendwann heim? Ja, irgendwann um 10 oder so sollte ich dann schon langsam ins Bett. Ja, das stimmt. Du musst ja früh arbeiten. Arbeiter und? Das ist ätzend, ey. Ich hab gerade Ferien für eine Woche. Ja, wir suchen uns einfach jetzt was aus, um irgendwie wieder einen Einstieg zu finden, was wir von dir spielen können. Von mir spielen können, aber weil, ja, wir machen jetzt ein Ich habe ja meine schon rausgeballert, weil der Thomas mich gescheucht hatte. Thomas, jetzt kommen ja nur noch Lieder von mir, hä? Jetzt kommen nur noch Lieder von dir. Dann machen wir einfach einen kurzen Bruch, indem wir einfach einen unheimlich guten Hip-Hop-Track spielen und dann unterhalten wir uns einfach über was ganz anderes. Das war der hier, gell? Das war der dort. Okay. Der war der Wahnsinn. Oder nee? Geil. Your sister on the phone. Yo, it's Richard. I knew you was in around, playing all innocent, hoeing since the foundation. Don't make me have to pound this tin crown, facing the risk being jammed up like traffic inbound from space. And there's been a place for you in my heart since we first met, a teenage love that didn't feel no hurt yet. My boys warned me you was poison like BBD first cassette, and still I put my chips on the worst bet. Gave up the skirt, now I got a hair from the street. How dare you drag my name in the dirt and cheat? You could've broke it off, ended it and dipped. And if you spoke soft, we could've still preserved the friendship. Now you apologize, that's what they all say. You wasn't sorry when you sucked them off in the hallway, but have it your way, raw, no foreplay. That's you if you want a dude who wear a mask all day. And just to think, I used to be proud of you, and you had some real good power. Probably kiss me later that evening, I should be early. Matter of fact, give me back my bracelet and my Sherlin. I'd rather waste it, or give it to your girlfriend. She did let me stab it last week while you was working. Remember, I vacationed out to Maryland. I duped the maid, Carolyn. She made me throw the towel in. Like all foul men, the time I hit your arms off, I told her knock it off, but she had to set the rocket off. Ain't enough room in this f***ing town. When you see Tinhead, tell him be ducking down. I'm not romping around. He better be ready and prepared to be stomped in the ground. Now, subscriber, we've got to punch you up, so please stand by. Lass einfach wieder näher zum Mund. Das ist ein Kack. Na gut, das macht die Webseite dann alles schön. Ja. Hip-Hop. Ja. Ich hab mit Adam hab ich jetzt viel so deutschen alten Hip-Hop gehört. Das ist gut. 1-2, kennst du das? Natürlich. Ich meine, ich habe das eigentlich früher, fand es nie so geil. Also gerade dieser Hype, wo es halt wirklich dieser Hype war, Anfang der 90er, wo es alle geil fanden, da war ich halt, keine Ahnung. Das war Ende der 90er, oder? Ja, so Mitte, Ende? Ja, in Deutschland war es dann Ende der 90er. So 96, 7. Also wir haben jetzt über Hip-Hop, weil ich habe gemeint, dass Adam muss jetzt sich auch viel deutschen Hip-Hop von 96 bis 99 anhören. Was ja auch gut ist, also ich glaube so... Was damals auf Viva 2 lief. Ja, also, eigentlich krass. Jetzt vermisst man eigentlich diesen guten Hip-Hop von früher. Ich gehe auch zum Hip-Hop-Konzert zum Beispiel, um gleich noch den Schwung zu kriegen. Ah, okay. Ich gehe hier zu Torch und Tony L. am 21. Darf man überhaupt so viel große... Alles was... Ich glaube, 21.02. ist jetzt bald hier fetter Hip-Hop-Jam mit Torch und Tony L. Okay. Ja. Also das ist auf jeden Fall so cooler Hip-Hop, sag ich jetzt mal, der, ich find's halt geil, wenn Hip-Hop dreckig klingt von den Beats und so Funk und Disco hat und wo du halt hörst, dass es noch so schlechte Vinyl-Rips sind, aber halt, also so punkig in der Hinsicht, aber halt coole Texte. Ja, die haben ja auch, also ich finde auch, so auch bei den Sachen, die ich habe, das ist auch ziemlich ähnlich, halt. Das ist halt auch so ein Do-it-yourself-Ding eigentlich so, du musst halt selber in irgendwelchen schäbigen Clubs anfangen und dich so hocharbeiten. So. Und die sind ja halt damals nur berühmt geworden, aus Versehen. So. Damit hätten die ja auch nicht gerechnet. So. Nee, das stimmt. War halt natürlich nur der coole Scheiß. Aber Sandemann halt ganz schöne Rap-Skills hat, oder? Ey, mega. Ich meine, also, der rappt manchmal so von was da, wo die, da musst du ja noch mitdenken, das ist ja das Großartige. Fall. Also dieses 1-2-Album kann ich mir echt dauernd anhören. Das gefährliche Halbwissen? Ja. Oh ja, das ist gut. Ja, das stimmt. Das ist echt mega. Achso, was hatten wir jetzt gehört? Das war jetzt hatten wir gerade Madlib mit Francie Clown featuring Victor Vaughn, was eigentlich nichts anderes ist als ein Alias vom Sänger MF Doom. Ich glaube, das ist sein böses Ego, wenn er irgendwie schlecht drauf ist, rappt er, glaube ich, als Victor Vaughn, was ja nichts anderes ist als der richtige Name von Doom. Du müsstest ja wissen, oder? Ich weiß es ungefähr. Ich bin jetzt bei Fantastischen Vier ist es, glaube ich, da bin ich nicht ganz so firm, aber es müsste, es ist auf jeden Fall ist der Dr. Doom in einem osteuropäischen Land, was nicht näher benannt wird, ich glaube, oder also es hat irgend so einen bescheuerten Namen, sowas wie Transsilvanien nur noch bescheuert gemacht irgendwie. Aber Doom ist eigentlich so einer meiner Lieblingsböse, wichtig, so rein von der Optik und er hat halt die fette Metallmaske, aber ich weiß nicht, was der für Skills hat. Ich glaube, was der angreift, wird metallisch oder so. Ich weiß das jetzt auch nicht mehr. Oder kann der Magneto, das war bei Nee, X-Men. Magneto, nee, ich glaube, der macht Sachen zu Metall oder irgend sowas, keine Ahnung. Okay. Ich glaube, das ist einfach so ein Superbrain. Sind sie ja sowieso immer die Bösewichte, oder? Ja, nicht immer. Es gibt auch ziemlich dumme Superbösewichte. Echt? Aber sind die dann coole Superbösewichte, wenn die dumm sind? Na, wenn sie mega stark sind. Zum Beispiel Bane ist nicht sehr clever, aber er ist halt ziemlich stark. Ah, der hat immer ein Gehirn bei sich, oder? Also jemand, der für ihn mitdenkt. Ich weiß es jetzt nicht. Beim Bane kenne ich mich auch nicht, das war ein schlechtes Beispiel. Ich weiß nicht, es gibt, na gut, viele haben ja, also es liegt ja auch an den 60er Jahren, wo die ganzen Sachen entstanden sind. Da kam übrigens auf Art eine gute Doku, aber erzähl weiter. Okay, das hängt halt damit zusammen, denke ich mal, dass die viel so... damals mit der Raumfahrt und diese Wissenschaft, das war alles so neu und spektakulär. Und dann war natürlich auch so dieser verrückte Wissenschaftler wahrscheinlich so noch dieses aktuellere Bild, wie man es heute hatte. Denkt man halt so an so einen Nerdy-Typ, der mit seinem schmalen Anzug da drum steht. Genau. Also es ist halt, und ich meine, Dr. Octopus ist halt auch so ein Beispiel für super Bösewicht mit wissenschaftlichem Hintergrund. Ich meine, irgendwie müssen die auch alle Zugang zu solchen Laboren haben, um diese absurden Unfälle hinzukriegen, die hatten alle. Das ist halt nicht so einfach. Ja, so viel. Bei dieser Doku übrigens, wo wir gerade sind, die bei Arte kam, da hat einer von diesen Comiczeichnern gesagt, wenn eine Idee gut ist, darf man sie mindestens 8-mal in 8 verschiedenen Comics verwenden. Weil ich glaube, es ging, um welchen hat der sich, das war der Erfinder von Captain America. Ja, okay. Und der hat gesagt, irgendwie, das mit der Spritze, das ist irgendwie, das hat er in 3-4 Comics vorher schon genommen und weil es halt einfach gut war, hat er es halt auch für Captain America genommen. Das ist auch, die haben ja auch sau viel einfach so Hefte rausgehauen und sind halt auch einfach nur die Sachen übrig geblieben, die gut waren. So wie mit der Musik, weißt du? Es ist halt immer nur so ein bisschen was Gutes und der Rest ist auch total bescheuert. Kack, die haben auch so viele Hefte. Das ist auch das Krasse, die haben ja damals echt nur ein paar Cent gekostet. 10 Cent. Also, ja, irgendwie so ein Abbe und ein Ei. Und das war einfach so Müllartikel, weißt du? Deswegen ist es ja für Sammler auch so interessant, weil das damals einfach weggeschmissen wurde. Ja, ja, irgendwie, das war doch diese krasse Geschichte letztes Jahr mit dem Superman, wo dieser Typ beim Dachdecken in der alten Dachschalung das erste Superman-Heft gefunden hat und es dann für 3,5 Millionen Dollar verkauft hat. Ach du Scheiße, ey. Wo wir wieder bei sinnlosen Sachen. Ja, Dinge kaufen. Das stimmt. Nö, das ist schon ganz cool. Ja, der Hip-Hop und MF Doom und die Comics. Genau, da sind wir eigentlich schon im eigentlichen Thema abgekommen. Von, ja, natürlich. Von deutscher Hip-Hop. Auf jeden Fall großartig. Und ja, jetzt gehen wir, ich denke jetzt, wir haben einfach noch ein Jahrzehnt zurückgehen und, und eben meiner Lieblings-80er-Jahre-Bands spielen. Hall & Oates, was großartig ist, weil es einfach I can't go for that. No, I can't do, was ein großartiger Hookline ist, dass selbst Michael Jackson gesagt hat, hey, die Bassline klaue ich mir und hat dann einfach gesagt, ich nenne das Lied jetzt Billie Jean und hat die gleiche Bassline geklaut. Und aber, Bei solchen Sachen, schreibt sowas wirklich selber Michael Jackson oder gibt es da Typen, die das für den machen? Weil ich stelle mir immer vor, das sind einfach nur so... Also Michael Jackson hat selber geschrieben. Ja, okay. Ja, ja, der gut. War, also der und, oh, wie hieß denn der Typ, Quincy Jones, der hat ja die ganzen Hits für Michael Jackson gespielt. Der hat ja diesen großen Drei sozusagen mit Michael Jackson aufgenommen hier. Off the Wall, okay. Thriller und Bad. Alles klar. Na gut. Na gut, der hat ja auch eine andere Karriere hingelegt als die anderen Sternchen, die man genau. Im Nachhinein... Und dann, okay, danach gut. Können wir noch was Aktuelles hören. Das heißt Gee Up, das Lied. Das ist von Kindness. Das ist ein britischer Produzent, der... Oh, ich finde, also wenn ich so, was ich so über den gesehen und gelesen habe, ist der eigentlich so ziemlich dufte drauf, weil der nimmt es, glaube ich, nicht so ernst, so die Sache. Also der will, glaube ich, quasi kein Fame haben, wie es im Hip-Hop ist, um nochmal da eine Brücke zu werfen. Und ja, aber der macht halt ziemlich coole Sachen. So. Okay. Und dann, ja, das sind zwei gute Lieder, die man nacheinander spielen kann. But I can't go for that, no. Du kommst schon so ein kleines Getaumt und denkst dir, jetzt kommt die übelste Hook. Schnell vorbei. Ja, großartig. Ja, ansonsten wollte ich noch was fragen. Nee, also du machst die Bands, die viele verschiedene Namen haben. Das hat man. Ja. Gut, deine Filmsammlung haben wir kurz erwähnt. Ich meine, das brauchen wir nicht auswalzen. Nee, das geht auch zu ewig. Da wird meine Freundin schon immer sagen, oh, jetzt erzählt er schon wieder über die Filme. Und dann redet er 4 Stunden lang nur über Filme, die irgendwann mal rausgekommen sind. Und dann hat der dort mitgespielt. Ach, und mit dem Regisseur, oh ja, den findet er ja so klasse. Ach, jetzt erzählt er wieder die Anekdote von dem Film. Nee, also das kann ich nie antun. Also nie den Leuten, die sich das dann wirklich freiwillig anhören. Ich hab langsam das Gefühl, ich muss so ein paar, also es gibt viele Leute, die wirklich mit diesem Musikkram und mit diesem Filmkram irgendwie zu tun haben. Weil es einfach zwei kreative Sachen sind, wo man sich berieseln lassen kann, denke ich immer. Okay. Also ich denke, also ich finde, ich kann halt bei Filmen abschalten oder halt übelst eintauchen. Ich krieg dann irgendwie mit, wenn irgendjemand um mich rum was macht, wenn die Handlung gut ist. Krass. Also, na gut, vielleicht liegt es so an den Filmen, die ich gucke, aber die meisten Filme sind für mich echt nur auch so Wegwerf-Entertainment. Weißt du so, ich gucke die einmal und gucke die nie wieder und es interessiert mich auch nicht, wer das gemacht hat oder weißt du wie? Also, aber es gibt. Willst du ja einsteigen? Willst du einsteigen? Ein Mikro ist frei. Ich habe auch gar nichts vorbereitet. Ach, ach so, das stimmt. Naja, schade. Ja, du warst ja auch schon mal dran. Ja. Obwohl, du bist eigentlich jetzt mal dran. Wir hätten ja doch zu dir gekonnt, weil sonst kommen wir eigentlich so immer zu den Gästen. Ne? So, ich wollte dich jetzt so kurzfristig Nein, es wäre bestimmt gegangen, aber ja, bei uns ist das Kind gerade krank. Und, okay, ne. Das kann ich husten. Da hätten wir immer so im Hintergrund so ein die Hundebälte. Was so für die Atmo, sage ich jetzt mal gesagt. Oh. Und unseres Bild auch, die lieben Kleinen. Ja, nee, wir waren gerade bei irgendwas hängen geblieben. Bei den Filmen und warum das immer zusammenfällt. Weil ich hatte, wie gesagt, den Feli und dann habe ich noch so eine Axel, das ist so ein Kumpel von mir von woanders. Der hat halt auch so eine mega Filmsammlung und der guckt halt viel so B-Movies und. Oh, da war ich immer drin, da muss halt ich mich so ein bisschen. Auch so Gore-Krempel. Oh ja, also da habe so ich geil. So drauf gestanden früher. Ja? Also, da gab es so eine geile, wie hießen die gleich? Es war so eine Seite, horror-irgendwas.se. Das war wo du auch alles kriegen könntest. Und in der Zeit habe ich mir wirklich Filme angeguckt, ich kann es gar nicht beschreiben. Die sind großartig in ihrer Weise und in anderer Weise kannst du das. Also du kannst nicht mal jemandem erzählen, dass du die Filme angeguckt hast, weil wenn er dich fragt, was kommt davor, dann sagst du, ich kann es dir nicht erklären. Das ist nämlich ziemlich ekelhaft. Ja, nicht bloß ekelhaft. Und manchmal jetzt bekannte Klassiker wie Surf Nazis Must Die und so. Ja. Das sind so Filme so. Ja, die sind krude. Die sind einfach nur. Die sind schlecht produziert, schlecht gemacht und so diese typische 80er Jahre Angst mit dabei. Ja. Wo wir bei der guten 80s sind. Die guten alten 80er. Ich liebe es. Siehst du, die hatten alles. Die hatten noch einen Konflikt. Die hatten geile Autos. Geile Musik, die aber erst 30 Jahre später gewürdigt wird, so richtig. Stimmt, damals fand alles scheiße. Die Mode ist wieder, also nee, jetzt ist es schon wieder out, aber die war schon mal wieder trendy. Ja. Keine Ahnung. Filme, das ist wie 80er und 90er Jahre sind so Filme, die selbst, wie du vorhin schon gesagt hast, so wegwerfgesellschaftsmäßig sind, also die du immer anguckst und weg. Aber du guckst dir trotzdem an und regst dich nicht auf, was aber dann so ab. Was dann so aber ab 2000 verloren gegangen ist, so ab 2000 sagst du dann so, oh, das ist ein Film, den guckst du dir nicht mehr, den wirst du nicht mehr teilweise gucken. Ich denke, für mich ist es immer wo die Digitaltechnik ins Kino kam, ist für mich dieser Zauber vom Kino verloren gegangen. Ja gut, stimmt schon. Aber ich meine, vorher gab es auch Tricks. Ich glaube, für mich liegt es immer so ein bisschen dran, dass du einfach nicht mehr so jung und beeindruckbar bist. Also wenn du, keine Ahnung, all die Sachen, die du so als Kind gesehen oder gehört hast, oder als Jugendlicher, sag ich mal, da bist du viel mehr drauf hängen geblieben als. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt nochmal Bands oder Filme sehe, die ich so hart abfeiere wie damals irgendwelche Sachen. Oh, oder? Doch. Ja. Doch, für mich schon. Okay. Also, ne, gerade bei Filmen. Ich meine, der Wes bringt ja wieder einen neuen Film raus. Ja, Wes Anderson. Und der Trailer ist zwar überladen, wo man sich denkt, der geht ja so rund ab, also der wirkt schon so ein bisschen vom Strangen ab, von der Strangen Handlung ein bisschen so an Steve Zissou erinnert, auf jeden Fall. Ja. Obwohl natürlich der neue Hauptcharakter nicht mit Bill Murray mithalten kann. Ja. Ich habe beim Wes Anderson manchmal Angst, dass es zu viel vom selben wird. Ja, das hat er ja, also ich meine, mit Steve Zissou hat er ja damals eigentlich einen guten Bruch in die Filme davor reingelegt. Na gut, das stimmt, ja. Aber seitdem sind halt alle so ein bisschen so, versuchen so strange wie Steve Zissou zu sein, das ist ein bisschen ärgerlich. Es ist jetzt nicht nochmal so eine ernste Handlung wie bei Royal Tenenbaums, wo du wirklich sagst, da ist eine ernste Handlung, die witzig ist. Aber Dialing Limited fand ich es eigentlich auch relativ ernst, oder? Mit der Mutter und so. Ja, aber erst am Ende. Ah, wenn du so nimmst, die erste Hälfte, ich meine schon mit dem Zug. Ja, natürlich ist alles mega bescheuert, aber so dieses Überspannende ist ja... Ja, obwohl mir wiederum der letzte gut gefallen hat. Also das war einer meiner Favorites mittlerweile sogar. Moonrise Kingdom. Der war schick. Der war halt schick, der war halt nicht verrückt, der war halt wirklich bloß so eine schicke, wo man vorher gedacht hat, der Plot klingt schwach. So. Ich fand ihn aber auch schick. Verhandlung fand ich jetzt auch nicht so mega oder so. Vielleicht ist man ja auch so, irgendwie will man ja über den seinen Scheiß lachen und dann geht's aber nicht oder dann wird das nicht beliefert oder. Und wenn es geliefert wird, dann sagt man, ja, es ist wieder das Gleiche. Also es ist irgendwie... Man kann es nicht recht machen. Ja, genau. Vielleicht ist der Anspruch zu groß. Ja, wahrscheinlich, weil man jetzt denkt, das ist so ein Regiegott oder was auch immer. Nee, das denke ich eigentlich nicht. Ja, natürlich nicht. Denke ich auch nicht, aber... Weiß nicht, was man unterbewusst denkt oder was man da für Erwartungen dran hat, wenn man halt, beim ersten Mal hat man ja gar keine Erwartungen, da wird man halt überrascht. Stimmt, aber ich habe jetzt zuerst Royal Tenenbaums gesehen und danach habe ich mir gleich noch Rushmore angeguckt, der halt wirklich, also ich glaube, wenn man den Anfang von Rushmore sieht, hat man so eine hohe Erwartung an die restlichen Filme, dass... Ja, das ist halt... Egal, ich glaube, wir sollten jetzt aufhören, über Filme wirklich zu reden. Wieso? Wes Anderson? Wes Anderson ist großartig, aber dann... Der Rest ist Mist. Gut. Nee, der Rest ist nicht Mist. Was? Ansonsten, das ist schon... Bill Murray halt noch. Der ist ja eigentlich schon Wes Anderson-Film. Egal. Nee. Ja, da hatte mit Thomas letztens so einen Blogpost irgendwie geschickt, wo die so gesammelt hatten, wo irgendwelche Leute Bill Murray treffen, irgendwie beim Kegeln oder so. Und der ist halt immer so lässig, macht immer so Fotos mit denen, dann sieht halt aber schon so mega fertig aus, weil der dann doch relativ alt ist und so. Und der auch schon ein bisschen trinkt, ne? Ja, der hat ja irgendwie, wieder um auf Deutschland Radio Kultur zurückzukommen, der war ja bei der Berlinale Eröffnung, weil er der Film da eröffnet hat. Ja. Oh, ich hab seinen... ich will ihn jetzt nie zitieren, weil erstens würde ich schlecht machen und damit würde ich Bill Murray in den Schmutz ziehen. Das wäre nicht die erste Person, die wir hier in dieser Stelle in den Schmutz ziehen. Er hat irgendwie erst aus seiner Limousine ausgestiegen und hat sein Getränk angepackt und hat es nach hinten gekippt und hat dann irgendwie zur Ansprache, bevor der Film losging, irgendeinen Spruch... Seid ihr gut drauf, Frankfurt? Nee, so leider nicht. Irgendwie, der Abend ist irgendwie mein Getränk durchsichtig und schnell weg, irgendwie so. So was hat er gesagt. Aber cooler, natürlich, als Bill Murray. Na gut, das habt ihr wahrscheinlich alles bei RTL Explosiv gesehen oder sowas. Ja. Gibt's das noch? Das gab's auch in den 90ern. Ja, aber ich glaube, Fernsehen ist in den 90ern schon tot gewesen. Das stimmt, mit YouTube. Mit Alarm für Cobra 11 ist der Fernsehen gestorben, glaube ich. Das stimmt, da ist echt viel gestorben, ey. Überhaupt. Und schon mit Viva 2, ne? Um nochmal. Mit dem Ende von Viva 2 ist auf jeden Fall, was ja rum 2000 rum war, dann später irgendwie. Denke ich auch, ja. Da war es vorbei. Da kam nur noch Chartmusik im Fernsehen. Ach. Ja, die gute alte. Da hab ich so Sachen wie Millencolin gesehen auf Viva 2 damals. Hab so gedacht, boah, was ist denn das Krasses? Weißt du, wenn man vorher nur so Radio gehört hat, so scheiß Stino-Radio. So. Und dann denkt man so als 14-Jähriger, boah, was ist denn das? Das ist ja harte Musik. Da hat man noch neue Musik im Fernsehen entdeckt. Oh, ja, echt, ey. Na gut. Das Erinnerungsschwelgen fällt einem echt leicht. Ja. Haben wir noch was Zukünftiges? Was Zukünftiges musikmäßig? Nee, du hast ja nur 80 Jahre Musik. Nee, hätte ich jetzt hier 90er zweimal sogar. Ja, okay. Na dann. Das erste ist, um nochmal eine großartige Band zu würdigen, Robocop Kraus aus deinem Studentenort Nürnberg. Ja, stimmt. Die eigentlich, ich muss einfach sagen, das war so eine der ersten Bands, die mich die mir quasi gezeigt haben, dass Punkmusik auch anders sein kann. Als Ufta-Ufta? Als Ufta-Ufta und in die Fresse. Okay. Und das war auch so eine Band, wo ich, die habe ich mir eigentlich nur gekauft am Anfang, weil die eine Split mit Jager hatten. Ja. Und da habe ich die damals noch CD auf irgendeinem, ich glaube auf dem, wie hieß das, Klein Leisnicht, dieses Hardcore-Punk-Festival. Sachsen-Sommer habe ich mir diese CD gekauft. Das ist auch ein super Wortwitz, wenn man aus Sachsen kommt. Ja, Sachsen-Sommer. Ja, okay. Genau, und da habe ich mir die CD geholt und habe sie danach angehört und dachte, krass, die haben mit Jagd und Split, passt da eigentlich gar nicht. Und mittlerweile würde ich sagen, dass dieses Album Tiger mit Abstand einer der geilsten Post-Punk- Sachen sind, die ich so kenne, weil da passt alles. Okay. Ja, die ist großartig. Und danach kommt noch ein Klassiker schlechthin, Q Not You. Okay. Kennst du die? Vom Namen leider nur. Dann machen die so Stoner? Die machen Sludge. Nee, die machen, also das erste Album klingt wie eine Fugazi Coverband und das zweite Album klingt wahnsinnig gut. Das kann ich jedem empfehlen. Different Damage. Okay. Jeden, der auf minimal vertrackte Tracks steht mit gutem Gesang. Die zwei Sachen auf jeden Fall großartig. Also zuerst Robocop Kraus? Erst der Robocop Kraus und danach Q Not You. Alles klar. Because everybody's Deine Erzählung auch etwas leiser. Vielleicht ist es wichtig. Jetzt ist es schon vorbei. Ah, jetzt vorbei, okay. Ja, das war's schon wieder. Die Q and not you. Q and not you. Mir ist eingefallen, wo ich die kenne und warum ich die mit Stoner Rock verwechselt habe. Wie heißen die? Fu Manchu. Die Fu Manchu, ja, das ist. Die hab ich wegen dem U am Ende, keine Ahnung. Fu Manchu, oh, da. Und Q and not you kenne ich von dem Discord-Label-Sampler, der vor gefühlt 10 Jahren rauskam. Das waren 3 CDs. 3 CDs waren ja, das. Platten wären sie ja. Jetzt wird es bestimmt erst 8 Gramm Pressung für 2000 Euro bei Discord gehandelt. Das wären 6 oder 7 LPs. Nee, Discord oder nee, Discogs gehandelt bestimmt, wenn es das auf Platte gegeben hätte. Versucht Discord nicht eigentlich immer so viel Platten nachzupressen, damit es nicht zu dieser Plattensammler-Scheiße kommt? Ja, das finde ich auch total. Also diese Plattensammler-Scheiße, ist, das regt mich auch mal auf. Es gibt so, gerade bei dem, um nochmal einen guten Bogen zurückzuspannen zum Hip-Hop, das ist ja das, was mich bei dem Hip-Hop so ankotzt, dass diese geilen Platten viel zu teuer sind. Also überteuert. Ich meine, wer will, ich glaube, gefährliches Halbwissen, habe ich letztes Mal beobachtet, ging ungefähr 120 Euro raus als Platte, wo man sich dann denkt, das ist, am Ende ist es nur eine Platte. Ich meine, das... Sagt jemand, der bei eBay was für 40 Euro, eine Icke und Air-Platte für 40 Euro geschossen hat. Das stimmt. Naja, also für jeder hat für sich so den Wert. Ich kann aber da auch nur Kopf schütteln. Das war aber auch schon grenzwertig bei mir, wo ich dann gesagt habe, die Icke und Air ist halt, um nochmal zu sagen, das ist halt so, wie ich mir Hip-Hop vorstelle, so ein bisschen punkig, so ein bisschen dreckig und ein bisschen Understatement, so ein bisschen rübergebracht. Selber machen. No, mach es einfach, sag ich nur so. Mach es. Mach es einfach. Kann ich auch bis jeden empfehlen, die Platte. Ja, das ist, aber da hat halt jeder so seinen anderen Wert. Ich kann da halt auch nur mit dem Kopf schütteln, weil es halt einfach bescheuert das Geld ausgeben ist. Gerade für mich mit der Musik, das ist auch das, was ich mit den Platten versus Konzerte meine, weil diese Konzerte kann man nicht runterladen. Man muss da hingehen und das selber erleben und auch indem man dorthin geht, gestaltet man das ja mit. Und während man halt Musik so oder so anhören kann. Musik kann man immer anhören. Also auf was für einem Medium auch immer. Aber dafür ist es, mit dem Musik hören ist dafür der Vorteil, dass, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Band muss halt mal in der Nähe spielen, wenn sie nie bei dir spielt. Das ist richtig, ja. Oder du dann nach da Berlin fahren müsstest für eine 20-Minuten-Show, ist halt so. Ja, da gibt's auch sau viel, was ich halt nicht sehe, wo ich auch denke, ist eigentlich geil. Aber klar. Ja, ist schon. Naja, die Plattensammlung. Wird das jemals aussterben? Ne, ich glaube, das wird sogar noch schlimmer, oder? Aber um nochmal auf diese Comics zu kommen, die hatten ja auch dann diese krasse Blase. Da haben ja auch viele dann angefangen zu sammeln, also gerade in den 90ern, wo dann viele so langsam in so ein Alter kamen, wo sie Kohle hatten? Ja, wo sie Kohle hatten und sich ihre alten 80er-Jahre-Kindercomics wieder kaufen konnten. Da haben die das so als Geldanlage gesehen und haben halt alle übelst gesammelt und die ganzen neuen Comics, die hatten dann so 10 verschiedene Coverbilder, dass du alle 10 Ausgaben kaufen musstest, so, weil du nicht wusstest, welche davon mal irgendwas wert ist und so. Und das ist halt total implodiert. Da ist dann Marvel bei einer Pleite gegangen 2001 oder 99 oder so. Also so übelst krass, weil die sich halt völlig verstiegen haben in diesen in diesen Quatsch. Alle, wie mit farbiges Vinyl, wie wenn du eine Punkplatte 200 in der Farbe und das in 20 verschiedenen Farben machst. So. Also sowas, was völlig sinnlos ist. Vinyl kann für mich aus Schwarz sein, ist mir doch egal, welche Farbe das hat. Ich verstehe das auch manchmal nicht, was da manche sagen oder hier, wenn irgendwelche Leute sagen, da habe ich noch die Erstpressung und ich denke mir, mir ist doch egal, was da eine Pressung ist. Die Lieder drauf sind geil auf der Platte und wenn die Lieder scheiße auf der Platte sind, dann nützt mir es auch nicht, dass die pink-gelb gestreift ist und das Cover glitzert und es davon nur 5 Stück gibt auf der Welt und es 3000 Euro kostet. Das macht die Platte vom Sound her auch nicht besser. Das stimmt. Aber es gibt ein so, das Label heißt Sounds of Subterranea. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die machen viel so Garage und aber auch so abgefahrenere Sachen. Und der hat jetzt zum Beispiel von dieser Band The Blue Screen of Death, kennst du die? Ja. Hat er eine 10-Inch rausgebracht. Und die steckt in so einer, wie so eine 3,5 Zoll Diskettenhülle ist, hat er extra pressen lassen. So Plastikteile, die halt die Größe haben, um eine 10-Inch da rein zu machen. Und die hat auch so ein Blechding und so. Und der macht immer so eine, oder nee, nicht immer, aber der macht oft so eine super krassen, aufwendigen Sachen. Und da denke ich halt, oh, das ist eigentlich auch geil. Ich hatte von dem mal so eine Melt Banana 10-Inch, wo vorne so. Mit dem Wackelbild vorne. Ach, die von dem, die habe ich auch zu Hause. Genau. Das ist von dem. Aber das ist Japan-Zeug. Das ist ja. Ah, siehst du. Nee, aber ich muss auch sagen, das meldet Banana nie so richtig bei mir. Nee, aber ich glaube, das ist so eine Musik, die muss ihm gar nicht gefallen. Die ist einfach, schon wenn du die Platte zu Hause raushörst, dann freust du dich eigentlich schon so. Ja, mit diesem riesigen Wackelbild. Und da hat er mir aber erzählt, wie teuer das war, weil ja, das ist halt so eine die Platte war und so, die ist teuer. Der ist auch übelst cool, der Typ. Aber das mit der 7-Inch, mit der Floppy Disk, das haben wir ja 1908 und nochmal in die guten 80er Jahre zurückgekommen. New Order, was ich vorhin mit Thomas aber besprochen habe. Eine 7-Inch, oder? Eine 12-Inch. Haben die als New Order, und zwar die meistverkaufte Single, die jeder kennt, Blue Monday. Okay. Ist als erste Version, wie so eine Floppy rauskam, also oben mit Schieben. Okay. Und die haben die Erstpressung so oft verkauft, bis sie dann gemerkt haben, dass die Produktion genauso teuer ist wie der Endverkaufspreis und die keinen Gewinn gemacht haben und die Haufen verkauft haben. Das ist das Gute an New Order. Die haben so viele Sachen in ihrem Leben gemacht und haben es immer falsch gemacht. Die haben auch einen Club aufgemacht, der dann, weil sie da ein bisschen ihre die Jugend ein bisschen supporten wollten bei sich in Manchester. Okay. Aber dann war das eigentlich mehr ein Drogenumschlagplatz Nummer 1 und die haben nur Minus gefahren. Und ja, ist voll geil. Die Bullen wahrscheinlich deswegen im Hals. Deswegen sind die auch besser als Joy Division. Ja, die Bullen patrouillieren hier auch vor meinem Fenster immer, weil es ist ja jetzt bald wieder 13. Februar und die Antifa wohnt hier um die Ecke. Das ist echt, das nervt. Die Schweine. Aber bei uns unter den Fenstern, da steht ja Nazis und Bullen töten. Das ist geil, oder? Ja. Ja, soviel zum politischen Teil, damit der Thomas beruhigt ist. Ja, jetzt haben wir noch zwei Lieder. Ja, eigentlich, ja, noch das, hier. Ah, ja, das passt natürlich, das nächste, oder? Ja, das ist jetzt. Da hören wir jetzt noch einen letzten Song von Thomas an. Der wird sich freuen. Thomas? Der wird sich Thomas freuen und. Ach, siehst du, dann hat er den vergessen, vorhin zu erwähnen. No? Okay, dann ist das Lied von Thomas, das heißt, die Band heißt Gag, G-A-G, und das Lied heißt passenderweise No Cops. Und damit nochmal einen lieben Gruß an Thomas. Bam. Bam. War wirklich eine Ballade für Thomas seine Verhältnisse. Na gut, wir haben festgestellt, dass wir es nicht spielen sollten. Aber wir haben es halt gemacht. Ich denke, der Thomas wird sich auch freuen im Nachhinein, dass er seine Ballade, auch, wie er gesagt hat. Man kann halt nie oft genug betonen, dass Bullen einfach nicht gehen. So. Wollen wir noch was reden? Die Luft ist eigentlich ein bisschen raus. Wir können jetzt. Oh, ey, krass, wir haben übelst lang gemacht. Ich glaube, das können wir auch ein bisschen was rausschneiden noch von den ganzen zwischendrin. Nö, das lasse ich alles drin. Okay, ich kann noch zum letzten was sagen. Ja, genau. Was kann man dazu noch sagen? Dann fangen wir mal beim Urschleim an. Wie heißt die Band? Oh, die Band, es wird jeder raten, es wird vielleicht sogar von meinen Freunden, während sie welche gedacht haben, spiel das gar nicht, und er spielt es doch, wie immer. LCD Sound System mit Home, der letzte Track auf dem letzten Album, was er gemacht hat, und was ist das so ungefähr? das ist Dance Punk. Dance Punk. Ja, auf jeden Fall. Also von Nerds für Nerds, würde ich mal sagen. Okay. Der, also wenn man auf tanzbare Musik steht, die krass durchdacht ist und halt gerne Lieder hört, die so zwischen 6 und 10 Minuten sind, dann ist man da auf jeden Fall gut dabei. Wer tut das nicht? Ich bin ein großer Fan. Also früher oder manchmal, ich finde es jetzt noch geil, kurze Lieder, man hat ja, ich habe ja aber kurze mit reingehauen, aber generell, ich finde ein geiles Lied geht ab 6 Minuten los. Und das Beste an dem, also um es noch zu sagen, das Beste an dem Lied ist es, wenn irgendein Instrument im ganzen Lied immer dasselbe macht. Eine endlose Schleife. Oder wenn das Schlagzeug die ganze Zeit einen Rhythmus spielt, finde ich großartig. Es muss aber ein Mensch sein. Ist mir egal, ob es eine Maschine oder ein Mensch ist. Aha. Es ist, Hauptsache es klingt gut. Alles klar. Also einfach so eine Grundstruktur, die nicht verlassen wird und dann einfach als solide. Ja, so wo man quasi so reinnicken kann. Großartiges Lied. Ich würde sagen, eins meiner Top 5 Lieder von dem. Ich hatte teilweise auch viel so Neues gehört, also letztes Jahr eher so viel so Neues gehört und ich hatte dann aber das Problem, dass ein Lied davon auch immer, das ist halt einfach immer eine Kassettenhälfte, also mindestens 30 Minuten. Und das hat mich dann halt immer so, ach, jetzt geht das los. Und dann hat man das immer weitergeklickt gleich, weil ich halt nicht den Nerv hatte, irgendwie eine halbe Stunde mir das reinzuziehen. So ging es mir immer, aber gut, ich habe vom Erik eine Platte gekriegt, die ist der Wahnsinn. Also die habe ich noch nie angehört komplett, weil die ist total live. Okay. Die ist blau ja. Vom Cover und da steht wirklich nur vorne ganz kurz drauf total live. Du drehst sie um und dann steht irgendein A und B, also okay, die Beschriftung, wie die Lieder heißen. Und du hältst die so gegen das Licht und siehst, dass es eigentlich von außen nach innen eine Linie ist, so, ohne irgendwelche größeren, tieferen Rillen. Und dann legst du die auf und es geht. Und dann ungefähr nach 25 Minuten drehst du halt die Platte. Und ich weiß bis heute nicht, ob es auf 33 oder 45 läuft. Klingt beides gut. Das sind sowieso die besten Platten. Stimmt, ey. Nee, aber. Da muss man echt selber mit denken. Nee, Neues habe ich auch eine Zeit lang gehabt. Ich finde es immer noch geil. Also diese Sachen, also mit diesem Krrr, das ist mir auch zu heftig, aber es gibt ja auch so getragenere Sachen, die halt dann, wo dann halt mit diesem Krach halt eher auch doch irgendwie Strukturen reingebracht werden. Oh ja. Oder halt zumindest so ein Ab- und Abschwellen oder sowas, wo man. Abstrakt. Wo man dann doch irgendwie eine Reise im Kopf mitgestaltet, während man bei diesem Krrr einfach nur denkt, oh Gott. Oder? Das ist dann immer so, drückt er die Skip-Taste oder drückt er so nicht, so wie du es schon erzählt hast. Ja. Aber wenn es geil klingt, dann ist es. Ja, also wie gesagt, es gibt auch Sachen, die ich dann gern höre. Aber ich will da halt die Neuheiten hören und dann denke ich, ach, jetzt kommt das. Na gut, ich mach das nicht so. Und dann, also, das ist schade. Ich hab gemerkt, ich muss mir mehr Zeit nehmen. Ja, ich habe die Woche, wo wir gerade bei Neues sind, ich habe die Woche hier Moritz von Oswald, okay. Basic Channel, das ist ja Techno. Ja. Und die sind halt dadurch bekannt geworden, dass die Neues in den Techno gebracht haben. Okay. Denn ihre Produktionen sind halt daran zu erkennen, dass übelst lautes Rauschen mit drin ist und das Rauschen aber als Strukturmittel mitgenutzt wird. Ja. Und das ist schon ziemlich cool. Und da habe ich ein Lied angehört und dann hörst du das so und arbeitest so nebenbei und dann denkst du dann irgendwann so nach einer halben Stunde, irgendwas ist hier gerade und dann guckst du drauf, ach so, okay, das Lied ging 25 Minuten, alles klar. Und du kriegst es halt nicht mit. Okay. Okay. Na gut, also so hart wollen wir euch nicht strapazieren. Diesmal nur, wie viele Minuten hast du gesagt? 9 Minuten. Es ist 9 Minuten purer Sound. Und da können nur die Tanzschuhe angezogen werden zum Abschluss. Okay, LCD Sound System, das war Max. Das war gut, wie ich fand. Es war lang. Verwirrend und gut. Ich finde lang, finde ich immer besser. Ja. So wie du lange Lieder gut findest, so finde ich. Ich höre ja auch am liebsten lange Podcasts, so, wo halt ewig über einen Scheiß. Ich meine, wir labern halt ziemlich quer durch den Garten, aber egal. Gut, okay, der Abschluss. Ja. Bis die Tage. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Yeah.